Das nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee in Nigeria stellte am 10. September ins Internet einen Beitrag und begrüßte darin den erfolgreichen Kernexplosionsversuch in der DVJK zur Beurteilung der Stärke des Atomsprengkopfes, den die Wissenschaftler und Techniker des Nuklearwaffeninstituts nach dem Plan der Partei der Arbeit Koreas für die Entwicklung der strategischen Atomstreitkräfte neu erforscht haben.